Guys, good morning. I hope you like my series Understanding the Nature of God. Leute, guten Morgen. Ich hoffe, dass euch meine Serie Das Wesen Gottes verstehen gefällt. So, Moses says, God, I really want to see your glory. Mose sagt, Gott, ich will wirklich deine Herrlichkeit sehen. And God, in other words, says, well, if you want to see my glory, I have to show you two things. Und Gott sagt in anderen Worten, wenn du meine Herrlichkeit sehen willst, dann muss ich dir zwei Dinge zeigen. My goodness. And my name. Meine Güte und meinen Namen. That's my glory. Das ist meine Herrlichkeit. So the conversation continues. Die Konversation geht weiter. And then God basically says to Moses, listen, just stand on this rock. Und dann sagt Gott zu Mose, hör zu, steh auf diesem Berg. And I'm gonna make that happen. I'm gonna fulfill your heart's desire. Und ich werde es möglich machen. Ich werde deinen Herzenswunsch erfüllen. So Moses gets ready and he stands on the rock. Mose macht sich bereit, auf diesen Berg zu gehen. And then God shows his glory to Moses. Und dann zeigt Gott Mose seine Herrlichkeit. He comes and he speaks about himself with seven most beautiful attributes. Er kommt und spricht über sich selber in sieben schönsten Eigenschaften. Which show the nature of God and describe his greatness. Die das Wesen Gottes zeigen und seine Erhabenheit beschreiben. The devil will do everything he can to make sure that you will not experience the glory of God. Der Teufel wird alles ihm Mögliche tun, um sicherzustellen, dass du die Herrlichkeit Gottes nicht erlebst. So look what God says. Schau, was Gott sagt. God says, I'm merciful. Gott sagt, ich bin gnädig. It actually means that he has compassion and very tender mercy. Das bedeutet, dass er Mitgefühl und liebevolle Barmherzigkeit hat. God then uses seven different attributes to describe himself. Dann benutzt Gott selber sieben verschiedene Eigenschaften, um sich zu beschreiben. Gnädig. Long-suffering, which means very patient and not easily provoked. Langmütig, was sehr geduldig und nicht leicht zu provozieren bedeutet. Abounding in goodness. Reich an Güte. And abounding in faithfulness. Reich an Treue. Keeping his mercy forever and ever and ever. Seine Barmherzigkeit für immer und immer bewahrend. Forgiving all of our iniquity and transgression and Er vergibt all unsere Ungerechtigkeiten, Vergehen und Sünden. Let me tell you something. Lass mich dir was sagen. Don't you think that if God would be the angry God who wants to kill the sinner, he would have done it millennials ago? Denkst du nicht, dass wenn Gott dieser zornige Gott wäre, der die Sünder töten möchte, dass er dies vor 1000 Jahren gemacht hätte? What do you think? What stops God from murdering everybody like many people make him this angry God? Was denkst du, was hat Gott davor gestoppt, Leute zu ermorden, wie viele ihn zu diesem zornigen Gott machen? It's funny that the religious people say God is the angry God who hates the sinner, but they don't even give him the authority to do what he wants to do. Es ist lustig, dass die religiösen Leute sagen, Gott ist der zornige Gott, der die Sünder hasst. Doch sie geben ihm nicht einmal die Autorität, das zu tun, was er tun will. So first of all, they make him a weird, wrong, bad God. Secondly, they don't even attribute to him to have the power to do what he wants to do. Als erstens machen sie ihn zu einem seltsamen, falschen, schlechten Gott. Und zweitens, sie schreiben ihm nicht einmal zu, dass er die Macht hat, das zu tun, was er will. Listen to me, religion is so stupid, it does not even make sense if you just think a little bit. Hör mir zu, Religion ist so dumm, es ergibt nicht einmal einen Sinn, wenn du ein wenig darüber nachdenkst. Religion is a blindness of the heart. It doesn't even make sense to the person who reasons. Religion ist eine Blindheit des Herzens, das nicht einmal für die Person Sinn macht, die argumentiert. God is a God who forgives iniquity, transgression and sin. Gott ist ein Gott, der Ungerechtigkeit vergibt, Übertretungen und Sünde vergibt. God is a God whose glory is his goodness and that is unchangeable. Gott ist ein Gott, dessen Herrlichkeit seine Güte ist und das ist unveränderlich. It will never change. Es wird sich nie ändern. I read a statement by the great author C.S. Lewis. Ich las eine Aussage vom großartigen Autor Autor C.S. Lewis. Now, I don't know if you like him, but I think this guy was one of the greatest minds that must have lived the last few hundred years. Ich weiß nicht, ob du ihn magst, aber ich finde, dass er einer der großartigsten Meister der Denkweise, des Mindsets war, der die letzten 100 Jahre gelebt hat. You know, we all like different things, but whether you like him or not, the guy was brilliant. Wir mögen alle verschiedene Dinge, jedoch, ob du ihn magst oder nicht, er war brillant. You know, just read Narnia. Lies einfach Narnia. I'd love I could write like that. Ich würde es lieben, wenn ich so schreiben könnte. So, look what the great... Schau, was der großartige C.S. Lewis sagte. When I read this, this went through like a shock through my whole system. Als ich dies las, ging es wie ein Schock durch meinen ganzen Körper. He said, the ultimate question is whether the doctrine of the goodness of God or that of the inerrancy of Scripture is to prevail when they conflict. Er sagte, die ultimative Frage ist, ob die Lehre von der Güte Gottes oder die der Unfehlbarkeit der Schrift höher geachtet wird, wenn diese beiden im Widerspruch zueinander stehen. And then he says, dann sagte er, I think the doctrine of the goodness of God is the more certain of the two. Ich denke, dass die Lehre von der Güte Gottes die eindeutigere der beiden ist. I love that. Ich liebe das. So in simple words, C.S. Lewis said this. In einfachen Worten sagte C.S. Lewis dies. If there is a discrepancy between how perfectly good God is and the infallibility of the scripture, wenn es eine Diskrepanz gibt zwischen wie perfekt gut Gott ist und der Unfehlbarkeit der Schrift, it is more certain that God is good than it is certain that the Bible is correct. Ist es wahrscheinlicher, dass Gott gut ist, als dass die Bibel korrekt ist? That's incredible. Das ist unglaublich. Look. Schau. Is the Bible the problem? Ist die Bibel das Problem? Of course. How would I even think that? Natürlich nicht. Wie könnte ich das auch nur denken? But the problem is how we have twisted words written inside of the Bible to doubt the goodness of God. That's the real problem. Das Problem ist, wie wir innerhalb der Bibel Worte verdreht haben, um die Güte Gottes anzuzweifeln. Das ist das wahre Problem. We have built our doctrines of Bible verses that we can't understand and are ignoring the character and nature of the goodness of God. Und wir haben unsere Lehren an Bibelversen aufgebaut, die wir verstehen können und ignorieren den Charakter und die Güte Gottes. I'm going to say something that I think is very, very sad. Ich sage etwas, wovon ich glaube, dass es sehr, sehr traurig ist. But in the hearts of most Christians, im Herzen der meisten Christen, when there is a conflict between a Bible verse and the goodness of God, most Christians give more authority to that Bible verse. And the conviction that God is good. Wenn es einen Konflikt gibt zwischen einem Bibelvers und der Güte Gottes, geben die meisten Christen mehr Autorität dem Bibelvers als der Überzeugung, wie gut Gott ist. Ich erkläre es. See, we take a Bible verse, wir nehmen einen Bibelvers, and I'm going to tell you something actually happened to me. Und ich sage dir etwas, was mir passierte. Somebody wrote me this question. Jemand schrieb mir diese Frage. If God is so good and always wants everybody to be healed, why did Paul leave Tychicus back sick in Troas? Wenn Gott so gut ist und immer will, dass alle geheilt werden, warum ließ Paulus Tychicus krank in Troja zurück? Very interesting. Sehr interessant. We're willing to doubt the goodness of God. But we think we understand why Paul did what. Wir sind gewillt, die Güte Gottes anzuzweifeln und wir denken, dass wir wissen, warum Paulus was gemacht hat. I think it's a very dangerous way to approach the Bible. Ich denke, dass dies ein sehr gefährlicher Weg ist, an die Bibel heranzugehen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.